sie sieht schon ein bisschen gross. Da. Jetzt kenne ich mich so ganz gut hin mit der ganz grossen Klasse. Mhm. Schau, der Bernd ist viel.